16. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. Frohe Botschaft von Paula Diemel. Früh, ehe ich's konnt begreifen, hörte ich schon etwas pfeifen, hörte ich schon etwas brummen, wie tausend Bienen summen. Was ist denn los? Ach ja, der Weihnachtsmann ist da. Die Raben und die Spatzen, sie müssen's weiter schwatzen. In aller Häuser dringt es, von allen Glocken klingt es. Was läuten sie? Oh ja, der Weihnachtsmann ist da. Mit seinem braven Esel zieht er von Turm bis Wesel, wo Mädchen und Buben sind, tritt er in ihre Stuben und langt aus Sack und Taschen zum Spielen was und Naschen. Wo habt ihr's her? Na ja, der Weihnachtsmann war da. Ende von Frohe Botschaft von Paula Diemel, gelesen von Elli, Oktober 2011.